König Peter vom Reiche Popot. Der wollte sich zur Ruhe setzen. Nichts wünscht er sich deshalb sehnlicher, als dass sein Sohn, Prinz Léonce, standesgemäß Prinzessin Lena vom Reiche Pipi heiraten möge. Doch der Prinz, gelangweilt von der Welt, flieht zusammen mit Valerio, dessen Leben aus Essen und Faulenzen besteht, nach Italien. Auch Lena macht sich mit ihrer Gouvernante auf und davon. Ohne einander zu erkennen, treffen sich Léonce und Lena. Beide verlieben sich und beschließen zu heiraten. Langsam und noch einmal ganz von vorne. Mein Herr, was wollen Sie von mir? Mich auf meinen Beruf vorbereiten? Ich habe alle Hände voll zu tun, ich weiß mir vor Arbeit nicht zu helfen. Sehen Sie, erst habe ich auf den Stein hier 365 Mal hintereinander zu spucken. Haben Sie das noch nicht probiert? Tun Sie es! Es gewährt eine ganz eigene Unterhaltung. Dann habe ich nachzudenken, wie es wohl angehen mag, dass ich mir einmal auf den Kopf sehe. Oh, wer sich einmal auf den Kopf sehen könnte. Das ist eins von meinen Idealen. Und dann? Und dann? Und dann noch unendlich viel der Art. Bin ich ein Müßiggänger? Habe ich keine Beschäftigung? Ja, es ist traurig. Sehr traurig, Eure Hoheit! Dass die Wolken schon seit 3 Wochen von Westen nach Osten ziehen, es macht mich ganz melancholisch. Eine sehr gegründete Melancholie. Mensch! Warum widersprechen Sie mir nicht? Sie haben dringende Geschäfte, nicht wahr? Es ist mir leid, dass ich Sie so lange aufgehalten habe. Thank you. Mein Herr, ich gratuliere Ihnen zu der schönen Parenthese, die Ihre Beine machen, wenn Sie sich verbeugen. Die Bienen sitzen so träg an den Blumen. Und der Sonnenschein liegt so faul auf dem Boden. Es grassiert ein entsetzlicher Müßiggang. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Was die Leute nicht alles aus Langeweile treiben. Sie studieren aus Langeweile, sie beten aus Langeweile, sie verlieben, verheiraten und vermehren sich aus Langeweile und sterben endlich aus Langeweile. Und das alles mit den wichtigsten Gesichtern, ohne zu merken, warum. Warum muss ich es gerade wissen? Warum kann ich mir nicht wichtig werden und der armen Puppe einen Frack anziehen und ihr einen Regenschirm in die Hand geben, dass sie sehr rechtlich und sehr nützlich und sehr moralisch würde? Oh, wer einmal jemand anderes sein könnte. Nur eine Minute lang. Was unter der Sonne wüsste, was mich noch könnte laufen machen. Richtig. Haben Sie mich begriffen? Vollkommen. Nun, so wollen wir von etwas anderem reden. Ach Herr, was ich ein Gefühl für die Natur habe. Das Gras steht so schön, dass man ein Ochs sein möchte, um es fressen zu können. Und dann wieder ein Mensch, um den Ochsen zu essen, der solches Gras gefressen. Unglücklicher, Sie scheinen auch an Idealen zu laborieren. Es ist ein Jammer. Man kann keinen Kirchturm herunterspringen, ohne sich den Hals zu brechen. Man kann keine 4 Pfund Kirschen mit den Steinen essen, ohne Leibweh zu kriegen. Seht Herr, ich könnte mich in eine Ecke setzen und singen vom Abend bis zum Morgen. Hei, da sitzt der Fleiger der Wand, Fleiger der Wand, Fleiger der Wand, hei, da sitzt der Fleiger. Und so fort bis zum Ende meines Lebens. Halt's Maul, man könnte darüber ein Narr werden. So wäre man doch etwas. Ein Narr? Ein Narr. Wer will mir seine Narrheit gegen meine Vernunft verhandeln? Ein Narr. Ein Narr. Ein Narr. Ein Narr. diesen köstlichen Fantasien bekommt man gute Suppe, gutes Fleisch, gutes Brot, ein gutes Bett und das Haar umsonst geschoren. Im Narrenhaus nämlich. Während ich mit meiner gesunden Vernunft mich höchstens noch zur Beförderung der Reife auf einen Kirschbaum verdingen könnte, um die Kirschen durch die Löcher in deinen Hosen schamrot zu machen. Aber Edelster, dein Handwerk, deine Profession, dein Gewerbe, dein Stand, deine Kunst. Herr, ich habe die große Beschäftigung, müßig zu gehen. Ich habe eine ungemeine Fertigkeit im Nichtstun. Ich besitze eine ungeheure Ausdauer in der Faulheit. Keine Schwiele schändet meine Hände. Der Boden hat noch keinen Tropfen von meiner Stirn getrunken. Ich bin noch Jungfrau in der Arbeit. Und wenn es mir nicht der Mühe zu viel wäre... Komm an meine Brust! Bist du einer von den Göttlichen, welche mit reiner Stirne durch den Schweiß und Staub über die Heerstraße des Lebens wandeln? Komm! Komm! Von Gleichmut gerührt, mach mich nicht gemein. Schließ die Fenster, die Türen, es zieht. Was gäb ich für kein Gesicht? Irgendeinen Charakter. Ein paar andere Schuhe. Keiner weilt so lang wie ich. Schenk nicht, schenk nach, ich brauche. Lieb mich schnell, hab keine Zeit. Schüttel mich, bevor ich geh. Mut mich an, sei mein Geleit. Zweierlich und allein. Ich dauernd, ich seh nur mich. Ich schaut. Meine Schultert der Welt Gewicht. Schenk nichts, schenk nach, das Graue graut. Warum bin ich nur ich? Warum bin ich nicht du? Mach die Augen zu. Es zieht. Der Mensch muss denken und ich muss für meine Untertanen denken, denn sie denken nicht, sie denken nicht. Die Substanz ist das an sich. Das bin ich. Begriffen an sich. An sich, das ist das Ich. Versteht ihr? Jetzt kommen meine Attribute, Modifikationen, Affektionen, Akzidenzien. Wo ist mein Hemd, meine Hose? Halt! Pfui! Der freie Wille steht da vorne ganz offen. Wo ist die Moral? Wo die Kategorien sind in der schändlichsten Verwirrung. Mein ganzes System ist ruiniert. Hey! Was bedeutet der Knopf in meinem Schnupftuch? Kerl, was bedeutet der Knopf? An was sollte ich mich erinnern? Als Eure Majestät diesen Knopf in Ihr Schnupftuch zu knüpfen geruhten, da wollten Sie... Nun? ...sich an etwas erinnern. Eine verwickelte Antwort. I know, nun, was meint er... Eure Majestät wollten sich an etwas erinnern, als Sie diesen Knopf in Ihr Schnupftuch zu knüpfen geruhten. Was? Die Menschen machen mich konfus. Ich bin in der größten Verwirrung. Ich weiß mir nicht mehr zu helfen. Nee. Euer Majestät, der Staatsrat ist versammelt. An mein Volk erinnern. Kommen Sie, meine Herren, gehen Sie symmetrisch. Ist es nicht sehr heiß? Nehmen Sie doch auch Ihre Schnupftücher und wischen Sie sich das Gesicht. Ich bin immer, Herr Jemine, so in Verlegenheit, wenn ich öffentlich reden soll. Die Sonne an zu regnen, verspannt der Bauer im März. Bleib ich kühl, unbeweglich, ob Hermelin oder Nerz. Steht der Wille noch so offen, mit oder ohne Gewehr? Wüsste ich wie, würde ich hoffen, ich bin der König und Herz. Wüsst er, wie würd er hoffen, er ist der König und Herr. Zeit tief verehrt. Wenn Schnür und Senkel sich vertragen, kann man Brot und Schmutz entbehren. Es kann nur fühlen, wer sich fühlt, ja, fällt das Bein, brennt der Herd. Ich hab alle so lieb, ja, ich bin ein König und kein Herz. Er hat alle so lieb, ja, ich sag König und kein Herz. Meine Lieben und Getreuen, ich wollte euch hiermit kund und zu wissen tun, entweder mein Sohn verheiratet sich oder nicht. Entweder oder. Ihr versteht mich doch. Ein drittes gibt es nicht. Der Mensch muss denken, ich bin ich. Was halten Sie davon, Präsident? Euer Majestät, vielleicht ist es so, vielleicht ist es aber auch nicht so. Zugleich! Sind alle Läden geschlossen? Zündet die Kerzen an. Mit dem Tag. Ich will Nacht, tiefe, ambrosische Nacht. Musik. Wo sind die Violinen? Wo ist die Rosetta? Rosetta? Rosetta! Rosetta! Rosetta! Fort! Alle hinaus! Deine Lippen sind träg. Vom Küssen? Vom Gähnen. Oh. Ach, Rosetta, ich habe die entsetzliche Arbeit. Nun? Nichts zu tun. Als zu lieben? Freilich Arbeit. Leos! So liebst du mich aus Langeweile? Nein, ich habe Langeweile, weil ich dich liebe. Aber ich liebe meine Langeweile wie dich. Ihr seid eins. Komm, liebe Langeweile. Du liebst mich, Leonce? Ei, warum nicht? Und immer? Das ist ein langes Wort. Immer. Oh, dolce far niente. Wir können uns Zeit nehmen, uns zu lieben. Oder die Zeit kann uns das Lieben nehmen. Oder das Lieben uns die Zeit. Tanze, Rosetta. Tanze, dass die Zeit mit dem Takt deiner niedlichen Füße geht. Meine Füße gingen lieber aus der Zeit. Irgendwo zu Hause, überall dein Gesicht. Kein Platz, keine Pause, zerflossen liegt das Glück. Dich dran waren wir beide, dazwischen stirbt nur ein Herz. Von vorne ist am Ende verführt, verlassen, verkehrt. Irgendwo zu Hause, mein Schmerz ein Verlies. Die Sehnsucht liegt im Sterben, du schaust zu und genießt. Du tust weh, ich leide, du fliehst feige aus der Pflicht. Verzweifelt, eitle Schwüre, du liebst über alles nur das Nicht. Verzweifelt, eitle Schwüre, du liebst über alles nur das Nichts. Oh, eine sterbende Liebe ist schöner als eine werdende. Wie ihr das Rot von den Wangen stirbt, wie still das Auge ausglüht, wie leis das Wogen ihrer Glieder steigt und fällt. Addio, addio, meine Liebe. Ich will deine Leiche lieben. Tränen, Rosetta? Stelle dich in die Sonne, damit die köstlichen Tropfen kristallisieren. Es muss prächtige Diamanten geben. Du kannst dir ein Halsband daraus machen lassen. Wohl, Diamanten? Sie schneiden mir in die Augen. Irgendwo zu Hause, kein Lehnen, Trauern, Licht, kein Weinen, Fluch, Verschwören, ändert dich für mich. Meine Gedanken kreisen müde, nur der Kummer kommt noch mit. Deine selbstverliebte Kühle, du siehst in mir nur dich. Deine selbstverliebte Kühle. Gib Acht, mein Kopf. Ich habe unsere Liebe darin beigesetzt. Sieh zu den Fenstern meiner Augen hinein. Siehst du, wie schön tot das arme Ding ist? Stoß mich nicht, dass ihm kein Ärmchen abbricht. Es wäre schade. Ich muss meinen Kopf gerade auf den Schultern tragen. Wie die Totenfrau einen Kindersarg. Narr! Rosetta. Gott sei Dank. Leonce, sieh mich an. Um keinen Preis. Nur einen Blick. Keinen. Weinst du? Um ein klein wenig und meine liebe Liebe käme wieder auf die Welt. Ich bin froh, dass ich sie begraben habe. Ich behalte den Eindruck. Ein sonderbares Ding um die Liebe. Man liegt ein Jahr lang schlafwachend zu Bette und an einem schönen Morgen wacht man auf, zieht seine Kleider an, fährt sich mit der Hand über die Stirn und besinnt sich. Und besinnt sich. Besinnt sich und besinnt sich und besinnt sich und besinnt sich und besinnt sich. Oh mein Gott, wie viele Weiber hat man nötig, um die Skala der Liebe auf und ab zu singen? Kaum das eine einen Ton ausfüllt. In welcher Bouteille steckt denn der Wein, an dem ich mich heute betrinken soll? Mein Leben gähnt mich an, wie ein großer weißer Bogen Papier, den ich vollschreiben soll, aber ich bringe keine Buchstaben heraus. Mein Kopf ist ein leerer Tanzsaal, einige verwelkte Rosen und zerknitterte Bänder auf dem Boden, geborstene Violinen in der Ecke. Die letzten Tänzer haben die Masken abgenommen und sehen mit todmüden Augen einander an. Ich kenne mich. Ich weiß, was ich in einer Viertelstunde, was ich in 8 Tagen, was ich in einem Jahr denken und träumen werde. Oh, ich kenne mich. Ich weiß, was ich in einer Viertelstunde, was ich in 8 Tagen, was ich in einem Jahr denken und träumen werde. Gott, was habe ich denn verbrochen, dass du mich wie einen Schulbuben meine Lektion so oft hier sagen lässt? Bravo, Leon! Bravo! Es tut ganz wohl, wenn ich mich so umfahre. Hey, Leon! Hey, Leon! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Eure Hoheit scheint mir wirklich auf dem besten Weg, ein wahrhaftiger Narr zu werden. Ja? Beim Lichte besehen kommt es mir eigentlich ebenso vor. Warten Sie einen Augenblick. Wir wollen uns darüber sogleich ausführlicher unterhalten. Ich habe nur noch ein Stück Braten zu verzehren und etwas Wein, den ich Ihnen gestohlen. Ich bin gleich fertig. Das schmatzt. Der Kerl verursacht mir ganz idyllische Empfindungen. Ich könnte wieder mit dem Einfachsten anfangen. Ich könnte Käse essen, Bier trinken, Tabak rauchen. Mach fort, grunz nicht so mit deinem Rüssel und klappe mit deinen Hauern nicht so. Wer hat das da? Sind Sie in Angst um Ihre Schenkel? Seien Sie unbesorgt. Ich bin weder ein Besenbinder noch ein Schulmeister. Du bleibst nicht schuldig. Ich wollte, es ginge meinem Herrn ebenso. Meinst du, damit du zu deinen Prügeln kämst? Bist du so besorgt um deine Erziehung? Ah, Himmel, man kommt leichter zu seiner Erzeugung als zu seiner Erziehung. Drück dich besser aus, oder? Als meine Mutter in das Vorgebirg der guten Hoffnung schiffte. Und dein Vater am Kap Horn Schiffbruch litt. Richtig, denn er war Nachtwächter, doch setzte er das Horn nicht so oft an die Lippen, als die Väter edler Söhne an die Stirn. Mensch, du besitzest eine himmlische Unverschämtheit. Ich fühle ein gewisses Bedürfnis, mich in nähere Berührung mit ihr zu setzen. Da Das ist eine schlagende Antwort. Oder du bist eine geschlagene Antwort. Ein Beweis, der noch geführt werden muss. Denn er fällt über seinen eigenen Beinen, die im Grunde selbst noch zu beweisen sind. Euer Hoheit, verzeihen? Wie mir selbst. Ich verzeihe mir die Gutmütigkeit, Sie anzuhören. Mein Herr, wollen Sie nicht Platz nehmen? Setzen Sie sich nur auf den Boden und genieren Sie sich nicht. Geruhen, Euer Hoheit. Aber schnipsen Sie nicht so mit den Fingern, wenn Sie mich nicht zum Mörder machen wollen. Wir wollen gnädigst in Betracht. Stecken Sie doch die Hände in die Hosen oder setzen Sie sich drauf. Er ist ganz aus der Fassung. Sammeln Sie sich. Man darf Kinder nicht während des Pissens unterbrechen. Sie bekommen sonst eine Verhaltung. Mann, fassen Sie sich. Bedenken Sie Ihre Familie und den Staat. Sie riskieren einen Schlagfluss. Erlauben, Euer Hoheit. Was? Sie können schon lesen? Nun denn? Dass man der zu erwartenden Ankunft von Eurer Hoheit verlobter Braut, der durchlauchtigsten Prinzessin Lena von Pippi, auf morgen sich zu gewärtigen habe. Davon lässt Ihre königliche Majestät Eure Hoheit benachrichtigen. Wenn meine Braut mich erwartet, so werde ich ihr den Willen tun und sie auf mich warten lassen. Ich habe sie gestern Nacht im Traume gesehen. Sie hatte ein paar Augen so groß, dass die Tannenschuhe meiner Rosetta zu Augenbrauen darüber gepasst hätten. Und auf den Wangen waren keine Grübchen zu sehen, sondern ein paar Abzugsgruben für das Lachen. Ich glaube an Träume. Träumen Sie auch zuweilen, Herr Präsident? Versteht sich, immer die Nacht vor dem Tag, an dem ein Braten verbrennt, ein Kapaun krepiert oder Ihre königliche Majestät Leibweh bekommt. Oh, da! Am Tage der Vermählung ist dein höchster Wille gesonnen, seine allerhöchsten Willensäußerungen in die Hände Eurer Hoheit niederzulegen. Sagen Sie einem höchsten Willen, dass ich alles tun werde, das ausgenommen, was ich werde bleiben lassen. Mein Herr, Sie entschuldigen, dass ich Sie nicht begleite. Valerio, gib dem Herrn das Geleite. Kommen Sie jetzt, mein Herr. Es ist eine traurige Sache um das Wort kommen. Will man ein Einkommen, so muss man stehlen. An ein Aufkommen ist nicht zu denken, als wenn man sich hängen lässt. Ein Unterkommen findet man erst, wenn man begraben wird. Und ein Auskommen hat man jederzeit. Mit seinem Witz, wenn man nichts mehr zu sagen weiß. Wie ich zum Beispiel eben oder Sie, ehe Sie noch etwas gesagt haben. Ihr Abkommen haben Sie gefunden und Ihr Fortkommen werden Sie jetzt zu suchen ersucht. Heiraten? Valerio, hast du es gehört? Nun, Sie sollen König werden, das ist eine lustige Sache. Man kann den ganzen Tag spazieren fahren und den Leuten die Hüte verderben durchs viele Abziehen. Man kann aus ordentlichen Menschen ordentliche Soldaten ausschneiden, sodass alles ganz natürlich wird. Man kann schwarze Fräcke und weiße Halsbinden zu Staatsdienern machen. Ist das nicht unterhalten? Valerio, wir müssen was anderes treiben! Rate! Die Wissenschaft, die Wissenschaft. Wir wollen Gelehrte werden. A priori oder posteriori? A posteriori fängt alles an wie ein altes Märchen. Es war einmal. So wollen wir Helden werden. Aber der Heroismus huselt abscheulich und bekommt das Lazarettfieber. So wollen wir nützliche Mitglieder der menschlichen Gesellschaft werden. Lieber möchte ich meine Demission als Mensch geben. So wollen wir zum Teufel gehen. Ach, der Teufel ist nur des Kontrastes wegen da. Valerio, jetzt hab ich's! Fühlst du nicht das Wehen aus Süden? Fühlst du nicht, wie der Äther auf und ab wogt? Wie das Licht blitzt von den sonnigen Böden? Von den Marmorsäulen und Leibern? Ein Lazzaroni! Valerio, ein Lazzaroni! Wir gehen nach Italien! Ja, jetzt, da ist es. Ich dachte die Zeit an nichts. Es ging so hin und auf einmal richtet sich der Tag vor mir auf. Ich habe den Kranz im Haar und die Glocken. Die Glocken! Sieh, ich wollte, der Rasen wüchse so über mich. Und die Bienen summten über mir hin. Sieh, jetzt bin ich eingekleidet und habe Rosmarin im Haar. Armes Kind, wie sie bleich sind unter ihren blitzenden Steinen. Oh Gott, ich könnte lieben. Warum nicht? Man geht ja so einsam und tastet nach einer Hand, die einen hielte. Aber warum schlägt man einen Nagel durch zwei Hände, die sich nicht suchten? Was hat meine arme Hand getan? Dieser Ring sticht mich wie eine Natter. Aber er soll ja ein wahrer Don Carlos sein. Aber ein Mann, nun, den man nicht liebt. Morgen ist aller Duft und Glanz von mir gestreift. Bin ich denn wie die arme, hilflose Quelle, die jedes Bild, das sich über sie bückt, in ihrem stillen Grund abspiegeln muss? Die Blumen öffnen und schließen, wie sie wollen, ihre Kelche der Morgensonne und dem Abendwind. Ist denn die Tochter eines Königs weniger als eine Blume? Lieber Engel, du bist doch ein wahres Opferlamm. Mein Kind. Ich kann dich nicht so sehen. Haben ein viel seliges Programm. Ein Engel schwingt herab und hält ein Bartuch in der Hand. Die Natur verblasst, erstarrt und wird ein matter Schatten. Wann küsst mich die Nacht? Wann küsst mich die Nacht? Mein meine Schwermut trägt mich fort und leidet still. Unsichtbarer Bann, was hast du dir für mich vorgestellt? Mein Kummer klagt, verzagt und lässt die Welt verstummen. Muss ich durch ein Grab? Warum durch ein Grab? Nur blühen vor Lieb erglühen, als Blume hold und rein dem Tod entfliehen. Nur blühen im Mondenglanz, wie eine Rose rot und schön im ewigen Tanz. Der Nebel lähmt mein Haupt, mein Auge schläfrig und müd, der Tag verwaist, verweht und bleiern seinen Vorhang zieht. Der Zweifel legt, verklebt, betäubt alle meine Sinne. Wann küsst mich die Nacht? Wann küsst mich die Nacht? Nur blühen vor Lieb erglühen, als Blume hold und rein dem Tod entfliehen. Nur blühen im Mondenglanz, wie eine Rose rot und schön im ewigen Tanz. Nur blühen vor Lieb erglühen, als Blume hold und rein. Es kann nicht so gehen. Es tötet dich. Vielleicht, wer weiß, ich habe so etwas im Kopf. Die Welt ist doch ein ungeheuer weitläufiges Gebäude. Nicht doch, nicht doch. Ich wage kaum, die Hände auszustrecken, wie in einem engen Spiegelzimmer, aus Furcht überall anzustoßen, dass die schönen Figuren in Scherben auf dem Boden lägen und ich vor der kahlnackten Wand stände. Wir sind schon durch ein Dutzend Fürstentümer, durch ein halbes Dutzend Herzogtümer und durch ein paar Königreiche gelaufen und das in der größten Übereilung in einem halben Tag. Und warum? Weil man König werden und eine schöne Prinzessin heiraten soll. Und Sie leben noch in einer solchen Lage? Ich begreife Ihre Resignation nicht. Ich begreife nicht, dass Sie nicht Arsenik genommen, sich auf das Gelände des Kirchturms gestellt und sich eine Kugel durch den Kopf gejagt haben, um es ja nicht zu verfehlen. Aber Valerio, die Ideale, die Ideale. Ich habe das Ideal eines Frauenzimmers in mir und muss es suchen. Sie ist unendlich schön und unendlich geistlos. Es ist ein köstlicher Kontrast, diese himmlisch-stupiden Augen, dieser göttlich einfältige Mund, dieses scharfnasige griechische Profil, dieser geistige Tod in diesem geistlosen Leib. Teufel, da sind wir schon wieder auf der Grenze. Das ist ein Land wie eine Zwiebel. Nichts als Schalen oder wie ineinander gesteckte Schachteln. In der größten sind nichts als Schachteln und in der kleinsten ist gar nichts. Sehen Sie, Prinz, ich werde philosophisch. Ein Bild des menschlichen Lebens. Ich schleppe diesen Pack mit wunden Füßen durch Frost und Sonnenbrand, weil ich abends ein reines Hemd anziehen will. Und wenn endlich der Abend kommt, dann ist meine Stirn gefurcht, mein Auge dunkel, meine Wange hohl und ich habe gerade noch Zeit, mein Hemd anzuziehen als Totenhemd. Und soll denn dieser Pack mein Grabstein werden? Hätte ich nicht gescheiter getan und hätte mein Bündel in der erstbesten Kneipe verkauft und hätte mich dafür betrunken und im Schatten geschlafen? Sehen Sie, Prinz, jetzt kommt die Praxis und die Anwendung. Ei, du lieber Pack, welch ein köstlicher Duft, welche Weindüfte und Bratengerüche. Ei, ihr lieben Hosen, wie wurzelt ihr im Boden und grünt und blüht. Und die langen, schweren Trauben hängen mir ins Maul. Und der Most gärt unter der Kälte. Es muss ein bezauberter Tag sein. Die Sonne geht nicht unter. Und es ist so unendlich lang seit unserer Flucht. Nicht doch, meine Liebe. Die Blumen sind ja kaum welk, die ich zum Abschied brach, als wir aus dem Garten gingen. Und wo sollen wir ruhen? Wir sind noch auf gar nichts gestoßen. Ich sehe kein Kloster, keinen Eremiten, keinen Schäfer. Wir haben alles wohl anders geträumt mit unseren Büchern. Hinter der Mauer unseres Gartens, zwischen Myrten und Oleandern. Die Welt ist abscheulich. An einen irrenden Königssohn ist gar nicht zu denken. Oh! Sie ist schön. Und so weit, so unendlich weit. Ich möchte immer so fortgehen, Tag und Nacht. Es rührt sich nichts. Ein roter Blumenschein spielt über die Wiesen. Und die fernen Berge liegen auf der Erde wie ruhende Wolken. Du, mein Jesus, was wird man sagen? Und doch ist es so zart und weiblich. Es ist eine Entsagung. Es ist wie die Flucht der heiligen Odilia. Oh. Aber wir müssen ein Obdach suchen. Es wird Abend. Wir müssen ein Obdach suchen. Es wird Abend. Ja! Die Pflanzen legen ihre Fiederblättchen zum Schlaf zusammen. Und die Sonnenstrahlen wiegen sich an den Grashalmen wie müde Libellen. Nun, Prinz, liefern Ihre Hosen nicht ein köstliches Getränk? Laufen Ihre Stiefel nicht mit der größten Leichtigkeit die Kehle hinunter? Siehst du die alten Bäume? Die Hecken, die Blumen, das alles hat seine Geschichten, seine lieblichen, heimlichen Geschichten. O Valerio, und ich bin so jung und die Welt ist so alt. Ich bekomme manchmal eine Angst um mich. Ich könnte mich in eine Ecke setzen und heiße Tränen weinen aus Mitleid mit mir. Nimm diese Glocke, diese Taucherglocke und senke dich in das Meer des Weines, dass es Perlen über dir schlägt. Valerio, wir müssen was treiben. Was treiben? Wir wollen uns mit tiefen Gedanken abgeben. Wir wollen untersuchen, wie es kommt, dass der Stuhl auf drei Beinen steht und nicht auf zwei. Wir wollen Ameisen zergliedern, Staubfäden zählen. Ich werde es doch noch zu irgendeiner Liebhaberei bringen. Ich habe noch eine gewisse Dosis Enthusiasmus zu verbrauchen. Aber wenn ich alles recht warm gekocht habe, so brauche ich eine unendliche Zeit, um einen Löffel zu finden, mit dem ich das Gericht esse. Und darüber steht es ab. Ergo bibamus. Diese Flasche wird nicht langweilig, nicht treulos. Sie bleibt eins, vom ersten Tropfen bis zum letzten. Du brichst das Siegel und alle Träume, die in ihr schlummern, sprühen dir entgegen. Alles still. Und da oben wechseln und ziehen die Wolken. Sieh, was seltsame Gestalten sich dort jagen. Und da unten rührt sich kein Blatt, kein Halm. Die Erde hat sich ängstlich zusammengeschmiegt wie ein Kind. Und über ihre Wiege schreiten die Gespenster! Hey, ich weiß nicht, was ihr wollt. Mir ist ganz behaglich zumute. Die Sonne sieht aus wie ein Wirtshausschild. Und die feurigen Wolken darüber wie die Aufschrift Wirtshaus zur goldenen Sonne. Die Erde und das Wasser da unten sind wie ein Tisch, auf dem Wein verschüttet ist. Und wir liegen darauf wie Spielkarten, mit denen Gott und der Teufel aus Langeweile eine Partie machen. Und ihr seid ein Kartenkönig und ich bin ein Kartenbube. Es fehlt nur noch eine Dame, eine schöne Dame mit einem großen Lebkuchenherz auf der Brust und einer mächtigen Tulpe, in der die lange Nase sentimental versuchen. Oh, bei Gott, da ist sie schon. Aber es ist eigentlich keine Tulpe, sondern eine Prise Tabak. Und es ist eigentlich keine Nase, sondern ein Rüssel. Warum schreiten Sie, Werteste, so eilig, dass man Ihre Weilandwaden bis zu Ihren respektablen Strumpfbändern sieht? Warum reißen Sie, Geehrter, Ihr Maul so weit auf, dass Sie einem ein Loch in die Aussicht machen? Damit Sie, Geehrter, sich die Nase am Horizont nicht blutig stoßen. Oh. Meine Liebe, ist denn der Weg so lang? Oh, jeder Weg ist lang. Das Picken der Totenuhr in unserer Brust ist langsam. Und jeder Tropfen Blut misst seine Zeit. Und unser Leben ist ein schleichend Fieber. Für müde Füße ist jeder Weg zu lang. Und müden Augen jedes Licht zu scharf. Und müden Lippen jeder Hauch zu schwer. Und müden Ohren jedes Wort zu viel. Oh, diese Stimme. Diese Stimme. Ist denn der Weg so lang? Es reden viele Stimmen über die Erde. und man meint, sie sprechen von anderen Dingen. Aber ich habe sie verstanden. Ich habe sie verstanden. Sie ruht auf mir, wie der Geist, da er über den Wassern schwebte, eh das Licht war. Ist denn der Weg so lang, meine Liebe? Oh, meine Liebe, ist denn der Weg so lang? Nein, der Weg zum Narrenhaus ist nicht so lang. Ich sehe ihn schon auf einer breiten Allee dahin. An einem eiskalten Wintertag. Den Hut unter dem Arm, wie er sich in die langen Schatten unter die kahlen Bäume stellt, mit dem Schnupftuch fächelt. Wer will schon lange leben? Wir sind hier nun mal eben. Tot ist erst, wer nicht mehr trinkt. Zu fromm wollen wir nicht werden. Wir werden sowieso zu Erden. Wer rostet, raucht Trauben, Trost und Sinn. Und Sinn, es geht alles von selbst, wenn nur keiner denkt. Alles gibt sich bei Zeiten, wenn niemand schafft und keiner lenkt. Nimm die Hände vom Steuer, nur Müßiggang und Einfalt. Arbeit ist nicht geheuer, wir werden froh und faul und alt. Es geht alles von selbst, wenn nur keiner denkt. Alles gibt sich bei Zeiten, wenn niemand schafft und keiner lenkt. Nimm die Hände vom Steuer, nur Müßiggang und Einfalt. Arbeit ist nicht geheuer, wir werden froh und faul und alt. Arbeit ist nicht geheuer, wir werden froh und faul und alt. Und faul und alt. Denken Sie nicht an den Menschen. Er war so alt unter seinen blonden Locken. Den Frühling auf den Wangen und den Winter im Herzen. Das ist traurig. Der müde Leib findet sein Schlafkissen überall. Doch wenn der Geist müde wird, wo soll er ruhen? Mir kommt ein entsetzlicher Gedanke. Ich glaube, es gibt Menschen, die unglücklich sind, unheilbar, bloß weil sie sind. Wohin, mein Kind? Ich will in den Garten. Aber... Du weißt, man hätte mich eigentlich in eine Scherbe setzen sollen. Ich brauche Tau und Nachtluft. Wie die Blumen. Hörst du die Harmonie des Abends? Ich kann nicht im Zimmer bleiben. Die Wände fallen auf mich. Es ist eine schöne Sache um die Natur. Sie wäre aber doch noch schöner, wenn es keine Schnaken gäbe. Die Wirtsbetten etwas reinlicher wären und die Totenuhren nicht so in den Wänden pickten. Die Grasmücke hat im Traum gezwitschert. Die Nacht schläft tiefer. Ihre Wange wird bleicher und ihr Atem stiller. Der Mond ist wie ein schlafendes Kind. Die goldenen Locken sind ihm im Schlaf über das liebe Gesicht heruntergefallen. Drin schnarchen die Menschen und draußen quaken die Frösche. Drin pfeifen die Hausgrillen und draußen die Feldgrillen. Oh! Sein Schlaf ist tot, wie der tote Engel auf seinem dunklen Kissen ruht und die Sterne gleich Kerzen um ihn brennen. Armes Kind, es ist traurig, tot und so allein. Lieber Rasen, das ist ein rasender Entschluss. Steh auf in deinem weißen Kleid und wandle hinter der Leiche durch die Nacht und singe ihr das Sterbelied. Wer spricht da? Ein Traum. Träume sind selig. So träume dich selig und lass mich dein seliger Traum sein. Der Tod ist der seligste Traum. Haben Träume eine Seele? Macht Weinen Sinn? Muss Leben sein? Warum ist die Zeit unendlich? Wirren sind unmenschlich. Warum welken wir nicht gleich? Ist alles eitles Versprechen? Aus Versehen geboren und weg? Ist das Herz nur eine Lüge? Ein sterbendes Vergnügen? Hat Liebe einen Zweck? Was begreift und fühlt der Boden? Was erkennt und denkt das Licht? Wann Hat man den Verstand verloren? Ist man unten oder oben? Warum weiß man nichts? Haben Träume eine Seele? Macht Weinen Sinn, muss Leben sein? Warum ist die Zeit unendlich? Wären sind unmenschlich, warum welken wir nicht gleich? Ist alles eitles Versprechen, aus Versehen geboren und weg? Ist das Herz nur eine Lüge, ein sterbendes Vergnügen? Hat Liebe einen Zweck? Ist das Herz nur eine Lüge, ein sterbendes Vergnügen, hat Liebe einen Zweck? Steht der Tod auch für den Anfang? Zu viel. Mein ganzes Sein ist in dem einen Augenblick. Jetzt stirb. Mehr ist unmöglich. Die Erde ist eine Schale von dunklem Gold. Hinab, heiliger Becher! Lass mich! Ich werde sie lassen, sobald sie gelassen sind, um das Wasser zu lassen. Versprechen! Dummkopf! Ist denn eure Hoheit noch nicht über die Leutnantsromantik hinaus? Das Glas zum Fenster hinauszuwerfen, womit man die Gesundheit seiner Geliebten getrunken? Halbwegs, du hast recht. Trösten Sie sich. Wenn Sie heute Nacht auch nicht unter dem Rasen schlafen, so schlafen Sie wenigstens darauf. Mensch, du hast mich um den schönsten Selbstmord gebracht. Ich werde in meinem Leben keinen so vorzüglichen Augenblick mehr dazu finden. Und das Wetter ist vortrefflich. Jetzt bin ich schon aus der Stimmung. Der Kerl hat mir alles verdorben. Der Himmel beschere mir einen recht gesunden, plumpen Schlaf. Amen! Ich habe ein Menschenleben gerettet. Und werde mir mit meinem guten Gewissen heute Nacht den Leib warm halten. heiraten. Heiraten? Ach, die. Aber weiß sie auch, wer sie sind? Sie weiß nur, dass sie mich liebt. Weiß eure Hoheit auch, wer sie ist? Dummkopf, fragt doch die Nelk und die Taupelle nach ihrem Namen. Aber wie soll das gehen? Prinz, bin ich Minister, wenn Sie heute vor Ihrem Vater mit der unaussprechlichen Namenlosen mittels des Ehesegens zusammengeschmiedet werden? Ihr Wort? Mein Wort. Der arme Teufel Valerio empfiehlt sich seiner Exzellenz, dem Herrn Staatsminister Valerio von Valerienthal. Was will der Kerl? Ich kenne ihn nicht. Fort, Schlingel. Herr Schulmeister, wie halten sich die Leute? Sie halten sich so gut in ihrem Leiden, dass sie sich schon seit geraumer Zeit aneinander halten. Courage, ihr Leute! Streckt eure Tannenzweige gerade vor euch hin, damit man meint, ihr wäret ein Tannenwald. Und merkt's euch! Der Hinterste läuft immer wieder vor den Vordersten, damit es aussieht, als wäret ihr ins Quadrat erhoben. Gebt acht, Leute! Im Programm steht, sämtliche Untertanen werden wohlgenährt und mit zufriedenen Gesichtern sich längs der Landstraße aufstellen. Macht uns keine Schande! Erkennt, was man für euch tut. Man hat euch gerade so gestellt, dass der Wind von der Küche über euch geht, damit ihr auch einmal in eurem Leben einen Braten riecht. Könnt ihr noch eure Lektion? Hey! Im Steigen ist, bedenken Sie, es ist Latein. Der Hofpoet grunzt Osten dahin. Die weißen Röcke bleich, die Unschuld verliert den Sinn. Aufrecht war mal fatal. Es droht die Horizontale. Das Lächeln wird grimassiert. Das blauwarme Blut wird schal. Das blauwarme Blut wird schal. I want a two, I want two, three, four. Der macht uns Beine, der macht uns Beine, der macht uns Beine, Beine und nichts passiert. Komm nicht ins Reine, komm nicht ins Reine, komm nicht ins Reine, komm raus und stehen pikiert. Stehen pikiert. Der macht uns Beine, der macht uns Beine. Komm nicht ins Reine, komm nicht ins Reine, komm nicht ins Reine, komm raus und stehen pikiert, stehen pikiert. Herzen schmelzen, Positoren fliehen. Alle Mühe hat das Spiel verloren. Knoten platzen, leere Korsagen. Garnitur gerät, die Augen blind, Laune verstimmt, Pfefferminz und wir verdorren. Und wir verdorren. Bleiben Sie heiter, bleiben Sie heiter. Wir fangen noch einmal von vorne an. Von vorne an. Herzen schmelzen, Positionen verlieren. Alle Mühe hat das Spiel verloren. Knoten platzen, leere Korsagen. Garnitur gerinnt, die Augen blind, Laune verstimmt, Pfefferminz und wir verdorren. Und wir verdorren. Es ist ein Jammer. Alles geht zu Grund. Alle Glückwünsche stehen ab. Jawohl. Jawohl. Alle Vatermörder legen sich um wie melancholische Schweinsohren. Becher das Eis, verspann den Gaul, Strauße die Braut, Korb das Maul, feier dich selbst, zeremoniell. Alle Hofdamen stehen da wie Gradierbäume. Das Salz kristallisiert an ihren Halsketten. Den Bauern wachsen die Nägel und der Bart wieder. Den Soldaten gehen die Locken auf. Wüsste ich, wie würde ich hoffen. Ich bin ein König und kein Herz. Wüsste, wie würde er hoffen. Er ist ein König und kein Herz. Auch die Prinzessin ist verschwunden. Hat man noch keine Spur von unserem geliebten Erbprinzen? Sind meine Befehle befolgt? Werden die Grenzen beobachtet? Ja, Majestät. Was hast du gesehen? Ein Hund, der seinen Herrn sucht, ist durch das Reich gelaufen. Und du? Es geht jemand auf der Nordgrenze spazieren, aber es ist nicht der Prinz. Und du? Sie verzeihen, nichts. Das ist sehr wenig. Und du? Auch nichts. Das ist ebenso wenig. Aber habe ich nicht den Beschluss gefasst, dass meine königliche Majestät sich an diesem Tag freuen, dass an diesem Tag die Hochzeit gefeiert werden sollte? Ja, Euer Majestät. So ist es protokolliert und aufgezeichnet. Ja, und ich werde meinen Beschluss ins Werk setzen. Ich werde mich freuen. Oh, ich bin außerordentlich froh. Wir teilen sämtlich die Gefühle Eurer Majestät. Aber die Hochzeit. Wenn der Prinz nicht kommt und die Prinzessin auch nicht. Ja, wenn der Prinz nicht kommt und die Prinzessin auch nicht, Sie sich eben nicht heiraten. Halt, ist der Schluss logisch? Wenn, dann richtig. Aber mein Wort, mein königliches Wort. Tröste sich Eure Majestät mit anderen Majestäten. Ein königliches Wort ist ein Ding, ein Ding. Ein Ding, das nichts ist. Seht ihr noch nichts? Euer Majestät, nichts, gar nichts. Und ich hatte mir vorgenommen, mich so zu freuen. Ich werde ganz melancholisch. Alle Untertanen werden aufgefordert, die Gefühle ihrer Majestät zu teilen. Denjenigen, welche kein Schnupftuch bei sich haben, ist das Weinen jedoch anstandshalber untersagt. Einen Vorsprung, wie eine Nase. Das Übrige ist noch nicht über der Grenze. Und jetzt sehe ich einen Mann und zwei Personen entgegengesetzten Geschlechtes. In welcher Richtung? Sie kommen näher. Wer seid ihr? Weiß ich's? Bin ich das oder das oder das wahrhaftig? Ich bekomme Angst. Ich könnte mich so ganz auseinanderschälen und blättern. Aber etwas müsst ihr dann doch sein. Wenn eure Majestät es so befehlen. Aber meine Herren, sehen Sie mich nicht so an, dass ich mich in Ihren Augen spiegeln muss. Oder ich weiß wahrhaftig nicht mehr, was ich eigentlich bin. Dieser Mensch bringt mich in Konfusion, zur Desperation. Ich bin in der größten Verwirrung. Ich stelle Ihnen hiermit vor zwei weltberühmte Automaten und bin vielleicht der dritte und merkwürdigste, nichts als Walzen und Windschläuche, die das alles sagen. Sehen Sie hier, meine Herren und Damen, zwei Personen beiderlei Geschlechts, ein Männchen und ein Weibchen, einen Herrn und eine Dame, nichts als Kunst und Mechanismus, nichts als Pappendeckel und Uhrenfäden. Jeder hat eine feine, feine Feder von Rubin unter dem Nagel, der kleinen Zeh am rechten Fuß. Man drückt ein klein wenig und die Mechanik läuft volle 50 Jahre. Diese Personen sind so vollkommen gearbeitet, dass man sie von anderen Menschen gar nicht unterscheiden könnte, wenn man nicht wüsste, dass sie bloße Pappdeckel sind. Man könnte sie eigentlich zu Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft machen. Sie sind sehr edel, denn sie sprechen Hochdeutsch. Sie sind sehr moralisch, denn sie stehen auf den Glockenschlag auf, essen auf den Glockenschlag zu Mittag und gehen auf den Glockenschlag zu Bett. Auch haben sie eine gute Verdauung, was beweist, dass sie ein gutes Wissen haben. Geben Sie Acht, meine Herren und Damen, Sie sind jetzt in einem interessanten Stadium. Der Mechanismus der Liebe fängt an, sich zu äußern. Beide haben schon mehrmals geflüstert. Glaube, Liebe, offen. Beide sehen bereits ganz akkordiert aus. Es fehlt nur noch das winzige Wörtchen. In Effigie, Präsident, wenn man einen Menschen in Effigie hängen lässt, ist das nicht ebenso gut, als wenn er ordentlich gehängt würde. Verzeihung, Euer Majestät, es ist noch viel besser. Es geschieht ihm kein Leid dabei und er wird dennoch gehängt. Jetzt habe ich's. Wir feiern die Hochzeit in Effigie. Hier ist der Prinz, hier ist die Prinzessin. Ich werde meinen Beschluss ins Werk setzen. Ich werde mich freuen. Lasst die Glocken läuten. Haltet eure Glückwünsche parat. Hurtig, Herr Hofprediger. Hurtig. Wenn wir denn das machen Sie es nur kurz, Bester. Geruhen eure Hoheit, Prinz Leon vom Reiche Popo und geruhen eure Hoheit, Prinzessin Lena vom Reiche Pipi und geruhen eure Hoheit, beiderseitig gegenseitig einander haben zu wollen, zu sprechen. Sie so sage ich Amen. Der Prinz, mein Sohn, ich bin belogen, ich bin betrogen. Wer ist diese Person? Ich werde alles für ungültig erklären. Die Prinzessin! Lena? Leonce? Eilena, ich glaube, das war die Flucht in das Paradies. Ich bin betrogen. Ich bin betrogen. Oh, Zufall. Oh, Vorsehung. Ich muss lachen. Ich muss lachen. Eure Hoheiten sind wahrhaftig durch den Zufall einander zugefallen. Ich hoffe, sie werden dem Zufall zugefallen. Gefallen aneinander finden. Dass meine alten Augen endlich das sehen konnten. Ein irrender Königssohn. Jetzt sterb ich wohl. Meine Kinder, ich bin gerührt. Ich weiß mir vor Rührung kaum zu helfen. Ich lege hiermit feierlich die Regierung in den Händen, mein Sohn, und werde sogleich anfangen nachzudenken. Dieser Mensch hat mich konfus gemacht. Ich muss mir wieder heraushelfen. Meine Damen, meine Herren, meine Gemahlin und ich bedauern unendlich, dass Sie uns heute so lange zu Diensten gestanden sind. Gehen Sie jetzt nach Hause, aber vergessen Sie Ihre Reden, Predigten und Verse nicht. Denn morgen fangen wir in aller Ruhe und Gemütlichkeit den Spaß noch einmal von vorn an. Auf Wiedersehen! Lena, siehst du jetzt, wie wir die Taschen voll haben? Voll Puppen und Spielzeug? Was wollen wir damit anfangen? Wollen wir ihnen Schnurrbärte machen und ihnen Säbel anhängen? Oder wollen wir ihnen Fräcke anziehen, sie Politik und Diplomatie treiben lassen und uns mit dem Mikroskop daneben setzen? Oder hast du das Verlangen nach einer Drehorgel, auf der die milchweißen ästhetischen Spitzmäuse herumhuschen? Wollen wir ein Theater bauen? Aber ich weiß besser, was du willst. Wir lassen alle Uhren zerschlagen, alle Kalender verbieten und zählen Stunden und Monde nur nach der Blumenuhr, nur nach Blüte und Frucht. Und dann umstellen wir das Ländchen mit Brennspiegeln, dass es keinen Winter mehr gibt und wir uns im Sommer bis Ischia und Capri hinauf destillieren und das ganze Jahr zwischen Rosen und Veilchen, zwischen Orangen und Lorbeer stecken. Und ich werde Staatsminister. Und es wird ein Dekret erlassen, dass wer sich schwielen in die Hände schafft, unter Kuratel gestellt wird. Dass wer sich krank arbeitet, kriminalistisch strafbar ist. Dass jeder, der sich rühmt, sein Brot im Schweiße seines Angesichts zu essen, für verrückt und der menschlichen Gesellschaft gefährlich ist. Dann legen wir uns in den Schatten. alten Gott um Makaroni, Melonen und Feigen, um musikalische Kehlen, klassische Leiber und eine Kommode. Wir will schon lange leben, wir sind hier nun mal eben, der Arm ist da zu heben, drum lebt. Was nützt alles benehmen, wenn wir uns dabei grämen? Leer den Kopf, schwell die Brust und schweb. Jeder ist seine eigene Religion.